dich, dass du das brauchst. All die Geschichten und die Metaphern. Eine Sehnsucht blüht in dir auf, wenn du erzählst, worum es dir geht. Es ist doch ganz einfach, so ist so nicht anders. Warum in Frage stellen, was man doch weiß? Es steht doch geschrieben, sieh richtig hin. Lies es doch nach, wenn du mir nicht vertraust. Was ist, wenn's wahr ist? Was ist, wenn nicht? Es ist mir egal, keine Bedeutung für mich. Ich bin glücklich, du bist es auch. Nur dir geht es besser, weil ich es nicht brauch. Es ist doch ganz einfach, so ist so nicht anders. Warum in Frage stellen, was man doch weiß? Es steht doch geschrieben, sieh richtig hin. Lies es doch nach, wenn du mir nicht vertraust. Ich bin mir sicher, dass ich recht hab. Und du genauso, nur deine Begründung dafür ist besser. Doch nicht so schön wie deine, auch deine Version weiß so viele hin. Doch meine liegt näher, wir werden's wahrscheinlich nie erfahren. Doch es ist auch egal. Nichts ist so grausam und nichts ist so schön. Hat so viele jubeln und sterben gesehen. Man sollte meinen, es wäre vorbei. Doch das endet niemals, es bleibt dabei. Es ist nicht so einfach, vielleicht ist ja anders. Stell lieber in Frage, was du nicht genau weißt. Es steht viel geschrieben und vieles ist falsch. Jeder muss selbst entscheiden, woran er glaubt. Ich bin mir sicher, dass ich recht hab. Und du genauso, nur meine Begründung dafür ist besser. Doch nicht so schön wie deine, auch deine Version weist so viel hin. Doch deine liegt näher, wir werden's wahrscheinlich nie erfahren. Doch es ist auch egal. Es ist auch egal.